Erster die Sifiter kamen zu Saul nach Gibeah und sagten ihm, dass David sich in Gibeah Tahafila, am Rand der Wüste, versteckt hielt. Zweiter daraufhin ging Saul mit 3000 ausgewählten Männern aus Israel in die Wüste Sif hinunter, um David dort zu suchen. Dritter Saul schlug sein Lager in Gibeah Tahafila auf, das am Wegrand der Wüste lag. David, der sich ebenfalls in der Wüste aufhielt, erfuhr, dass Saul gekommen war, um ihn zu verfolgen. Vierter deshalb sandte David Späher aus, die herausfanden, dass Saul in Nachon angekommen war. Fünfter danach ging David zu dem Ort, wo Saul sein Lager aufgeschlagen hatte. Sechster als David den Lagerplatz sah, wo Saul mit seinem Heerführer Abner lag, Saul schlief in der Mitte des Lagers, umgeben von seinen Männern, fragte er Ahimelech, den Hethiter, und Abishai, Joabs Bruder, wer kommt mit mir hinunter zu Saul ins Lager? Abishai antwortete, ich gehe mit. Siebter David und Abishai schlichen sich nachts zu den Männern. Saul lag schlafend in der Mitte des Lagers, und sein Speer steckte neben seinem Kopf im Boden, während Abner und die anderen Männer um ihn herum schliefen. Achter da sagte Abishai zu David, heute hat Gott deinen Feind in deine Hände gegeben. Ich werde ihn mit dem Speer an den Boden spießen, und ein einziger Stoß wird genügen. Neunter David aber antwortete Abishai, töte ihn nicht. Denn niemand kann den Gesalbten des Herrn angreifen und ungestraft bleiben. Zehnter David fuhr fort, so wahr der Herr lebt, der Herr selbst wird ihn schlagen, oder sein Todestag wird kommen, oder er wird in den Krieg ziehen und dort sterben. Elfter, der Herr bewahre mich davor, Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen. Nimm stattdessen den Speer, der neben seinem Kopf steckt, und seine Wasserschale, und dann wollen wir gehen. Zwölfter David nahm den Speer und die Wasserschale von Sauls Kopfende. Dann gingen sie weg, ohne dass jemand sie sah, bemerkte oder aufwachte, denn alle schliefen tief, weil der Herr ihnen einen tiefen Schlaf geschickt hatte. 13. Danach ging David auf die andere Seite und stellte sich in einiger Entfernung auf den Gipfel eines Berges, so dass ein großer Abstand zwischen ihnen war. 14. David rief den Männern und Abner, dem Sohn des Ner, zu, antwortest du nicht, Abner? Abner fragte zurück, wer bist du, der den König ruft? 15. David antwortete Abner, du bist doch ein Mann, und niemand in Israel ist wie du. Warum hast du deinen Herrn, den König, nicht beschützt? Jemand ist ins Lager gekommen, um den König zu töten. 16. Was du getan hast, ist nicht gut. So wahr der Herr lebt, ihr habt den Tod verdient, weil ihr euren Herrn, den Gesalbten des Herrn, nicht beschützt habt. Sieh doch, wo der Speer des Königs ist und wo die Wasserschale, die neben seinem Kopf lag. 17. Saul erkannte Davids Stimme und fragte, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? David antwortete, ja, mein Herr König. 18. David fragte weiter, warum verfolgt mein Herr seinen Diener? Was habe ich getan, und welches Unrecht habe ich begangen? 19. Mein Herr König, bitte höre jetzt auf deinen Diener. Wenn der Herr dich gegen mich aufgehetzt hat, dann soll er ein Opfer annehmen. Wenn es aber Menschen sind, dann sollen sie vor dem Herrn verflucht sein, weil sie mich heute vertreiben, so dass ich keinen Anteil am Erbe des Herrn haben kann, indem sie sagen, geh und diene anderen Göttern. 20. Möge mein Blut nicht auf die Erde fallen, fern vom Angesicht des Herrn, denn der König von Israel ist ausgezogen, um mein Leben zu jagen, wie man ein Rebhuhn in den Bergen jagt. 21. Saul antwortete, ich habe gesündigt. Kehre zurück, mein Sohn David, ich werde dir nie wieder Schaden zufügen, weil mein Leben dir heute wichtig war. Ich weiß, ich habe töricht gehandelt und mich sehr schwer vergangen. 22. David rief zurück, hier ist der Speer des Königs, einer deiner Männer soll herüberkommen und ihn holen. 23. Der Herr belohnt jeden für sein richtiges Verhalten und seine Treue. Denn der Herr hatte dich heute in meine Hände gegeben. Aber ich wollte den Gesalbten des Herrn nicht verletzen. 24. So wie dein Leben mir heute wertvoll war, so möge auch mein Leben dem Herrn wertvoll sein, und er möge mich aus aller Not retten. 25. Saul sagte zu David, sei gesegnet, mein Sohn David. Du wirst erfolgreich sein und den Sieg erringen. Danach ging David seinen Weg, und Saul kehrte an seinen Ort zurück.